nur doofe Sache, über die ich ungern lache. Ich lass es krachen, wie die die Ärger machen. Bring Grusel rüber, wie schweigende Lämmer. Yo Bruder, sie haben Angst, das ist der Hämmer. Wir nicht, wir sind die Männer und kennen das Rennen, welches wir wetteifern, mit dem wir reifen und knochenhart sind, ohne zu versteifen. Das ist so eine doofe Sache, über die ich ungern lache. Ich lass es krachen, wie die die Ärger machen. Bring Grusel rüber, wie schweigende Lämmer. Yo Bruder, sie haben Angst, das ist der Hämmer. Wir nicht, wir sind die Männer und kennen das Rennen, welches wir wetteifern, mit dem wir reifen und knochenhart sind, ohne zu versteifen. Großzügiges mentales Wahrnehmen, trügerisch optimales Zugeben. Zusehends verschwindet meine Ehre auch noch in ihrem Alltag, welches sie auch noch so gern ohne mich leben. Jedoch um aufzufallen, würde ich schon Ärger erregen. Verdrossen ist ihr Mut, angesichts mir verflossen. Die Bosse, die mich als Kämpfer sehen, ich gebe es zu verstehen. Ich bin ein Public Enemy, also auch ihr Feind, während sie sich als Untergrund verbünden. So viel Leid sehe ich sie bei ihren Sünden. Es wird das Feuer entzünden. Räume in den dunkelsten Ecken, diese 36 Chamber. Ich erwache nach dem Kloster, Gang 36 Räume. Verteilen große Beiden, Big Räume. In der Meditation, fernab krasser Visionen. Mentale Edition, parental, explizit und gefährdenden Texten, die mich so ein von euch questen. Gefetzes, wie ich Weed smoke. Genieß den Namen meines inneren Genies, die Times, die freshen. Einfach im Hack, einfach ich smash zu Valentine's. Wenn auch Times sind die freshen Times und coolen Whites auszeichnet, bin ich begeistert, weil es zu den Feinsten und zu Keinsten so verzeichnet, dass du dabei erreichst und alles noch so fresh ist, wie es einmal war. Alle Augen gerichtet auf uns, siehst das. Ich meine, soll es sprechen, aber dass mein Fight ist, das war's. Wie war's, alles so war, wie beim Chill in Bars. Die siehst du diese Zeit, lass sie killen. Was willst du machen, fernab krasse Visionen, um es zu krachen. Bretter, die die Welt bedeuten, sind noch Väter, nachdem alle eigentlich enttäuscht sind. Doch Texter, ich kann nicht schießen mit Wörtern, Crunch rein wie Bonbon-Mörder, weil ich mich hier irrte. Es geht nur diesen Weg geradeaus, den Weg des Herzens in diesem Trepp. Warte, bevor es aus ist, weil sie nicht wissen, was sie machen, wenn sie scherzen. Will ich ficken, aber das siehst du krachen, wie diese Wahrheit in den Versen, Folge von den Besten. Nach der miesen Zeit kommt Klarheit in die Herzen, fallt euch zu den freshsten Times. Des Artikulierens, manche manipulieren, um sich mit der Argumentlosigkeit anderer zu optimieren. Darauf wollen wir unsere Worte als Waffe visieren, ohne dabei zu stagnieren. Es ist Tatsache, darauf zu reagieren. Wer will hier und heute mit agieren? Unsere Feinde mit Worten und Taten traktieren.